jeden Tag, so geht jede Nacht, weil uns der Rhythmus crazy macht. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Hey, wap, bap, lubap, bam, bam, bam, Liverpool, come and wir. But Dallas hat us down, Austin West, Tutten Dollars, but these are super sound. So geht jeden Tag, so geht jede Nacht, weil uns der Rhythmus crazy macht. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Hey, you up, bop, loo, bop, la, zam, bop, jeden Tag, so geht jede Nacht, weil uns der Rhythmus crazy macht.